Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 965 an Schiller. Schon einige Zeit ließ ich die Allgemeine Zeitung uneröffnet, und da ist auch ihr Exemplar zurückgeblieben. Hier kommen sie auf einmal und dienen wohl zur Unterhaltung. Ich habe mich die Zeit über an den Götz gehalten und hoffe, ein rein Manuskript und die ausgeschriebenen Rollen zu haben, ehe die Schauspieler wiederkommen. Dann wollen wir es außer uns sehen und das Weitere überlegen. Wenn es mit der Länge nur einigermaßen geht, so habe ich wegen des Übrigen keine Sorge. Schreiben Sie mir, dass Sie tätig und dass die Ihrigen wohl sind. Haben Sie Dank, dass Sie Eichstätt gut aufgenommen, worüber er große Freude hegt. Leben Sie wohl und gedenken mein Weimar den 25. Juli 1804. G.